Kapitel 58 Ulu Mulu. Festgeklebt oder zusammengewachsen? Gorn erhob sich brummend. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich geh pennen. Ich soll morgen immerhin ein paar Gerippe verprügeln. Da wäre ich gern ausgeschlafen. Velaya und ich öffneten die Augen und lösten uns voneinander. Einen Moment schauten wir uns lächelnd an. Dann wandten wir uns den anderen zu. Gorn verschwand gerade in der kleinen Höhle. Milton schaute verschämt und mit hochrotem Kopf zu Boden. Diego stocherte wieder im Feuer herum, ein breites Lächeln im Gesicht. Lester nuckelte verträumt an seinem Sumpfkrautstängel und machte den Eindruck, als hätte er gar nichts mitbekommen. Auch wir anderen legten uns schlafen. Gorn hatte recht, morgen mussten wir ausgeschlafen sein. Der Boden der kleinen Höhle war mit Moos bewachsen und zusätzlich mit Laub ausgelegt. Für die vier Freunde war es nicht das erste Mal, dass sie hier übernachteten. Vor allem Diego nutzte dieses Versteck auch ab und zu als Schlafplatz, wenn er im Ork-Gebiet jagte. Jeder suchte sich eine bequeme Stelle und schaufelte sich eine kleine Kuhle in dem Laub. Glücklicherweise war es mitten im Sommer und dementsprechend warm. Dennoch schmiegte sich Velaya eng an mich. Ich legte meinen Arm um sie und strich ihr sanft durchs Haar. Sie schien schnell eingeschlafen zu sein. Ich selbst lag noch eine Weile wach und dachte über den morgigen Tag nach und über das, was uns erwartete. Aber auch über Velaya. Ich glaubte noch immer, es zu spüren, dieses wundervolle Gefühl, ihre Lippen auf den meinen. Born. Der orkische Schamane schwang seinen langen Stab durch die Luft. Der Erzbrocken an der Spitze glühte. Wir rufen dich! Wir rufen dich! Wiederholten die anderen vier Schamanen, die im Halbkreis auf dem Boden saßen und auf großen, fellbespannten Trommeln spielten. Sie waren in festliche, blaue Gewänder gehüllt. Erscheine uns! Brüllte der oberste Schamane wieder. Er stand am Fuße eines halbrunden Podestes und hatte den Blick auf ein großes, kreisrundes Loch in der Wand hinter dem Podest gerichtet. Gehorche uns! Die vier übrigen Schamanen trommelten immer schneller, während sich ihr Anführer wild hin und her wiegte und unverständliche Worte murmelte. Er schien in einer Art Trance, ein Kreischen, das Kreischen eines Minecrawlers. Das Tier stand auf der Plattform, angekettet. Es sträubte sich, versuchte seinen Fesseln zu entrinnen. Auf seinem Kopf trug es eine eiserne Maske, aus der 6 gewundene Hörner hervorwuchsen. Der oberste Schamane torkelte noch immer, als stünde er unter Drogen vor der Plattform umher. Yabosh, Yabosh! Kabelef, Valley, Valley. Der Schamane schlug mit dem Ende seines Stabes auf den Boden. Valley, Valley. Wiederholten die anderen Schamanen. Zwei Orkkrieger in archaischen Plattenrüstung und mit großen Kriegshämmern kamen eine breite Treppe herab. Zwischen sich hielten sie einen dürren, abgemagerten Menschen, der sich verzweifelt zu befreien versuchte. Sie zerrten ihn erbarmungslos mit sich und traten bis vor die große Plattform. Nun stießen sie ihn zu Boden, wo er zitternd liegen blieb, verbeugten sich tief und gingen dann rückwärts einige Meter davon. Baal! Rief der oberste Schamane aus. Erhöre uns! Der Ork-Schamane zog eine fein gearbeitete Klinge aus seinem Gürtel. Nimm unser Opfer an. Mit einem einzigen Hieb trennte der Schamane den Kopf des Menschen von dessen Hals. Der monotone Trommelrhythmus der übrigen Schamanen wurde immer schneller, überschlug sich beinahe. Das Loch auf der anderen Seite der Plattform, in dessen Inneren bis jetzt eine undurchdringliche Dunkelheit geherrscht hatte, begann nun langsam aufzuleuchten. Der Schamane tränkte den Erzbrocken an der Spitze seines Stabes mit dem Blut des toten Sklaven. Folge unserem Wort, gehorche unserem Willen, rief er und riss seinen Stab in die Luft. Das Portal glühte nun so stark, dass man kaum noch hinsehen konnte. Blitze zuckten aus seinem Inneren, erst unkontrolliert. Doch dann traf ein Blitz die Maske des Crawlers. Und alle weiteren Blitze entluden sich vom Portal auf die Maske. Das Tier schrie unter gewaltigen Schmerzen auf. Der oberste Schamane warf seinen Kopf in wilde Ekstase in den Nacken, stieß unverständliche Beschwörungen aus und wurde dabei immer wilder und schneller, während er gleichzeitig mit dem Stab auf den Boden stampfte. Die Blitze durchzuckten die Maske und den Körper des Crawlers. Baal, riefen nun die Schamanen wie aus einem Mund. Du bist unser Diener. Gehorche unserem Befehl. Gib uns deine Macht. Es kamen nun keine Blitze mehr aus dem Portal. Auch der Crawler wurde nicht mehr von ihnen durchzuckt. Dann erklang eine Stimme. Sie schien keinen bestimmten Ursprung zu haben. Sie war einfach da. Sie kam von nirgendwo und war doch überall. Es war eine schreckliche Stimme, die nicht von dieser Welt kommen konnte. Eine gewaltige Macht lag in dieser Stimme. Narre, gebt mir eure Herzen! Die Ork-Schamanen standen reglos da. Dann wurde jedem von ihnen die Brust aufgerissen, wie durch ein unsichtbares Schwert. Eine unsichtbare Kraft entriss ihre Herzen und ließ sie, noch immer pulsierend, auf die Plattform zuschweben. Dann plötzlich wurde das Licht aus dem Portal so stark, dass man nicht mehr hinsehen konnte. Es schien eine wahre Explosion von Licht zu geben. Die zahlreichen Fackeln an den Wänden und die in den großen Messingschalen entzündeten Flammen flackerten kurz auf und erloschen dann, als wäre ein starker Windstoß durch die Höhle gefegt. Und während ihn die Blitze durchzuckten, schwoll der Crawler langsam an. Er wurde größer und kräftiger, bekam ein siebtes Bein, seine Zangen wurden furchteinflößender und scharfe Zähne wuchsen in seinem Kiefer. Dann war es vorbei. Das Portal war wieder so pechschwarz wie zuvor. Nun erhellte kein Licht mehr die Halle. Die beiden Ork-Krieger schienen wie gelähmt. Doch langsam erwachten sie aus ihrer Starre und dann rannten sie davon, so schnell sie konnten. Sie stolperten die breite Treppe hinauf bis vor 6 große Eingangsportale. Plötzlich fielen sie um und blieben reglos liegen. Es herrschte Totenstille. Dann erhoben sich die Krieger wieder, ebenso die Schamanen. Mit ausdruckslosen Gesichtern blickten sie zu der Kreatur auf der Plattform. Diese musterte sie kurz und blickte dann auf. Und nun traf mich ihr Blick. Sie sah mich direkt aus ihren schmalen, gelben Augen und diesen vertikalen Pupillen an. Schweißgebadet fuhr ich in die Höhe. Alles in Ordnung? Velaya schaute mich besorgt an. Es brauchte einige Sekunden, bis ich registrierte, wo ich war. Dann jedoch nickte ich. Ja, alles klar. Leg dich wieder hin. Ich wollte dich nicht wecken. Ist schon gut. Wirklich alles in Ordnung? Velaya legte mir eine Hand auf die Schultern. Ja. Ich hatte nur einen Albtraum, weiter nichts. Ich blickte nach draußen. Es war bereits Morgen. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal einschlafen kann, sagte ich und erhob mich. Velaya folgte mir nach draußen und setzte sich neben mich auf eine der Bänke. Wir schwiegen eine Weile und hingen unseren Gedanken nach. Schließlich brach ich das Schweigen. Du weißt doch noch, wie wir gestern darüber geredet haben, was wir machen wollen, wenn die Barriere fällt, oder? Sicher. Nun, das war bevor... Du dich wie ein pubertierender Junge aufgeführt hast? Ich... Velaya lächelte und gab mir einen Kuss auf die Wange. Hey, das war süß. Dann wandte sie den Blick und starrte auf die verkohlten Holzscheite. Wir waren alle viel zu lange hier drin. Es wird vielleicht nicht einfach, jetzt wieder Fuß zu fassen. Es könnte sich einiges verändert haben. Womöglich müssen wir tatsächlich hier erstmal auf Korinnes bleiben. Naja, die dortige Diebesgilde... Was ist mit der? Du hast da schon gestern so eine Andeutung gemacht. Ach, sagen wir einfach, es gibt Leute, die mich nicht besonders mögen. Und ich bin auch nicht wild darauf, diese Leute wiederzusehen. Velaya hob den Kopf und blickte mich nun direkt an. Aber was bringt es, sich jetzt Sorgen zu machen? Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Ich sage, wir schauen in Korinnes, wie es nun in der Welt aussieht und entscheiden dann. Ich sage, wir schauen in Korinnes, wie es nun in der Welt aussieht und entscheiden dann. Irgendwie schlagen wir uns schon durch. Und auf jeden Fall gemeinsam. Sie nahm meine Hand und drückte sie. Ich will bei dir bleiben. Für immer. Ich beugte mich vor und küsste sie. Als unsere Freunde schließlich aufgestanden waren, frühstückten wir. Dann brach ich zum alten Kastell auf, während sie im Lager blieben. Velaya begleitete mich. Mir war dies mehr als recht. Hand in Hand durchquerten wir das Hügelland und stiegen den gewundenen Pfad zum Kastell hinauf. Nun, bei Tag stellte ich fest, dass die Aussicht tatsächlich fantastisch war. Doch das war nicht alles. Auf einmal schien alles viel heller, viel freundlicher. Das Orkgebiet war weniger angsteinflößend und ich weniger vorsichtig. Irgendwie fiel mir erst jetzt auf, wie schön das Hügelland und der schroffe Felsen des Berges eigentlich waren. Selbst die kargen Berge in der Ferne hatten eine gewisse Schönheit. Und auch das alte Lager mit dem gegen den Himmel aufragenden Turm hatte alle Bedrohlichkeit verloren. Ich genoss die warme Sonne und lauschte dem Zwitschern der Vögel. Doch das Schönste war das Gefühl ihrer Hand in meiner. Ich lächelte sie an. Velaya lächelte zurück. Tarok wartete bereits beim Kastell. Er führte ein Gespräch mit Urshak, natürlich auf Orkisch. Beide saßen im Schneidersitz an einem kleinen Lagerfeuer. Als wir herantraten, blickten sie auf. So, wir sehen wieder. Urshak erfreut. Ich nickte ihm zu. Wer das? Urshak musterte Velaya. Das ist eine sehr gute Freundin. Freundin? In der Mine hatte es keine Frauen gegeben, sodass die Orks mit Wörtern wie Freundin nichts anzufangen wussten. Doch ich hatte jetzt nicht die Zeit, das zu erklären, also wandte ich mich an Tarok. Wie mir auffiel, trug er nun Felle und Leder, sowie eine große Axt, wie die anderen Krieger seines Stammes. Kannst du es gleich herstellen? Fragte ich und stellte den Beutel, der die Sachen enthielt, vor ihm auf den Boden. Tarok nickte. Tarok können, aber seien heilige Kunst. Nur wenige werden gelehrt, zu machen Ulu-Mulu. Und niemand dürfen wissen, wie gehen. Schon verstanden, dann warten wir vor dem Kastell. Urshak erhob sich. Auch Urshak nicht dürfen wissen. Nicht? Nein. Geist entscheidet, wer lehren Bauern Ulu-Mulu. So seien Traditionen. Also warteten Velaya und ich gemeinsam mit dem Schamanen vor dem Kastell und genossen derweil die Aussicht. Im Süden des Berges lag ein großer See. Auf der anderen Seite des Sees erhob sich die felsige Ebene, über die man zur Bergfestung gelangte. Sowohl der Fluss, der in den Sumpf, als auch der, der am Südtor des alten Lagers vorbeifloss, entsprang diesem See. Velaya und ich lagen uns in den Armen und küssten uns. Urshak beäugte uns dabei misstrauisch. Ihm schien dieses Verhalten etwas fremd zu sein. Nach einer Weile kam Tarok aus dem alten Kastell hervor. Tarok fertig. Er überreichte mir die Standarte. Sie sah seltsam und fremdartig aus. Die gut einen Meter lange, feuerrote Varanzunge hatte sich versteift und war zu einem kräftigen Stab geworden, an dessen Seiten die 8 großen Fangzähne des Sumpfhaies befestigt waren. An der Spitze war das gebogene Horn des Schattenläufers befestigt, beide Enden nach oben zeigend. Obenauf thronte schließlich der mächtige Trollhauer als Spitze des Ulumulu. Danke. Tarok nickte. Du nun können gehen zu Krushak. Urshak glauben, Krushak bald erwachen. Ich hoffe, du liegst falsch. Nach allem, was ich über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafen bedeutend lieber. Urshak und Tarok werden gehen mit Freund. Urshak werden warten vor Dorf. Tarok werden führen zu Tempel. Wir gegen Krushak kämpfen, wenn er wacht. Also gut. Ich hoffe zwar, dass es nicht dazu kommt, aber ich freue mich, dass ihr mich begleiten wollt. Also kehrten wir zum geheimen Treffpunkt zurück. Meine Freunde staunten natürlich nicht schlecht, als Velaya und ich diesen mit 2 Orks betraten. Natürlich wussten sie, um wen es sich handelte. Ich hatte ihnen selbstverständlich alles erzählt. Dennoch waren sie vorsichtig. Zwischen meinen orkischen und meinen menschlichen Freunden lag zwar kein Hass, doch eine gewisse Fremdheit. Und beide hielten einen respektvollen Abstand. Ich begab mich schließlich mit Velaya zu meinen Freunden, während die Orks an der Felsspalte warteten. Das hat ja ganz schön gedauert. Naja, kommt davon, wenn man 2 frisch Verliebte allein durch die Berge laufen lässt. Dann warf er einen flüchtigen Blick zu den Orks hinüber und senkte die Stimme. Ich dachte immer, Orks hätten grünes Fell, sagte er leise und mit einem erneuten Seitenblick zu den beiden ersten Vertretern ihrer Art, die er zu Gesicht bekam. Und Fledermausohren, was? Woher weißt du das? Weil Robas Propaganda in allen Teilen des Reiches die gleiche ist. Wie geht es jetzt weiter? Wollte Milton wissen. Ihn schienen die Orks am wenigsten zu stören. Tatsächlich musterte er sie immer wieder mit interessierten Blicken. Nun, wie ihr seht, habe ich das Ulumulu. Hübsche Standarte, aber bringt sie auch was? Ich will's hoffen. Nun ja, Xardas sagte jedenfalls, ich soll noch mal bei ihm vorbeischauen, bevor ich in den Schläfertempel gehe. Also werde ich das machen. Und was machen wir so lang? Urshak und Tarok wollten mich zu ihrem Dorf begleiten. Es wird das Beste sein, wenn sie euch hinführen, während ich bei Xardas bin und vor dem Tor wieder zu euch stoße. So sind wir am schnellsten. Ich habe nämlich keine Ahnung, wann der Schläfer erwacht, aber laut Urshak wird es bald sein. Meine Freunde waren einverstanden. Ich sagte schnell den beiden Orks Bescheid, dann teleportierte ich mich zu Xardas Turm, während meine Freunde, die menschlichen wie die orkischen, gemeinsam zum Dorf am anderen Ende des Orkgebiets aufbrachen. Das war Kapitel 58. Ulumulu.